Sperlinge gibt es nicht nur unter den Tieren. Sperlinge gibt es auch unter den Menschen. Es sind die Juden. Wie die Sperlinge die Juden unter den Vögeln sind, so sind die Juden die Sperlinge unter den Völkern. Als einst der Weltkrieg die ganze Erde in Schrecken versetzte, da zogen Millionen von Deutschen, Italienern, Franzosen und so weiter an die Fronten, ihr Vaterland zu verteidigen. Über 4 Jahre dauerte dieser Krieg. Als aber die Soldaten wieder in die Heimat zurückkehrten, da begegneten ihnen in ihren Hauptstädten Berlin, Wien, Rom, Paris und so weiter auf einmal viele fremde Gestalten. Es waren Juden. Juden, die aus dem Osten zugereist waren. Und diese Juden hatten es wie die Sperlinge mit dem starren Kobel gemacht. Sie hatten die Wohnungen der anderen einfach weggenommen. Sie hatten sich durch gemeine Betrügereien die schönsten Häuser und Ladengeschäfte ergaunert. Sie taten auf einmal so, als ob nur sie hier zu Hause wären und die Deutschen, Italiener, Franzosen und so weiter in ihrer Heimat nichts mehr zu suchen hätten. Und dabei benahmen sie sich so frech wie jene Sperlinge, die von den Staren im starren Kobel angetroffen worden waren. »Hier sind zu Hause nur wir. Es gehört alles dies hier uns. Macht, dass ihr weiterkommt, ihr Geus!« So sagten sie zu jenen Menschen, denen sie Hab und Gut, Haus und Hof gestohlen hatten. Leider hatten damals die von den Juden betrogenen Völker nicht den Mut, gegen diese fremdrassigen Verbrecher vorzugehen. Hätten sie es so gemacht wie die beiden Stare mit den Sperlingen, hätten sie die Juden aus ihren Wohnungen, aus ihren Städten, aus ihren Ländern fortgejagt, dann wären sie dieses jüdische Gesindel los gewesen für immer. Das jüdische Volk ist faul und bequem wie das Spatzenvolk unter den Vögeln. Die Juden verrichten keine Arbeit, die dem Volke nützlich ist. Am liebsten stehlen und betrügen sie. Wie die Sperlinge, so schnappen sie auch den anderen immer wieder die fettesten Bissen vor der Nase weg. Es gibt kein Volk auf der Welt, das so niederträchtig, so gemein ist wie das jüdische. Es gibt kein Volk auf der Welt, das so viel Verbrechen begangen hat wie das jüdische. Wie der Sperling zu den hässlichsten der Vögel zählt, so gehört der Jude zu den hässlichsten Menschen der Erde. Wie abscheulich ist doch seine Nase, wie hässlich sind seine henkelartigen Ohren, wie teuflisch blicken seine Augen drein, wie schmutzig ist er am ganzen Körper und Gesicht, wie eklig ist sein Geruch. Wie widerlich seine Gestalt und sein schleichender Gang. Trotzdem bildet sich der Jude ein, er wäre der schönste Mensch auf der Erde. Er wäre der Herr der Welt. Er gehöre zu dem einzigen von Gott auserwählten Volke. Wie sich der schäbige Sperling als König unter den Vögeln fühlt, so betrachtet sich der verbrecherische Jude als König unter den Menschen. Er verachtet alle Nichtjuden. Er behandelt sie, wie man ein Stück Vieh behandelt. In dem geheimen Gesetzbuch der Juden im Talmud steht geschrieben, nur die Juden allein gelten in dieser Welt als Volk. Sie sind der Weizen, die übrigen Völker aber sind nur Spreu. Der Nichtjude ist dem Schmutze gleich zu achten, er wirkt ebenso wie dieser verunreinigend. So also verachtet der Jude alle Völker, die nicht der jüdischen Rasse angehören. Wenn die Sperlinge andere Vögel betrügen können, dann halten sie fest zusammen. Dann sind sie ein Herz und eine Seele. Ganz anders wird dies aber, wenn sie plötzlich auf sich selbst angewiesen sind, dann raufen und streiten sie untereinander. Genauso ist es bei den Juden. Wenn kein Nichtjude da ist, den sie bestehlen und berauben können, dann geraten sie nur zu leicht untereinander in Streit. Und es gibt kein hässlicheres Bild, als wenn Juden, von denen ein jeder ein Teufel ist, miteinander zanken und raufen. Aber dieser Streit dauert nur kurze Zeit. Von dem Augenblicke an, wo sich wieder Gelegenheit bietet, einen Nichtjuden zu betrügen und ihn auszusaugen, da sind die Juden plötzlich wieder einig. Und mit vereinten Kräften stürzen sie sich auf ihn und ruhen nicht eher, bis sie ihm alles, aber auch das Letzte genommen haben. Sperling und Jude. Was der Sperling unter den Vögeln ist, das ist der Jude unter den Völkern. Wir Menschen können von den Tieren lernen. Wie die Stare die Sperlinge kurzerhand aus ihrer Wohnung herauswerfen, so müssen wir die jüdischen Eindringlinge aus unseren Ländern jagen. dann erst wird in aller Welt der Friede einkehren.